Im 23. Jahre Jehoas, des Sohnes Ahasjarus, des Königs von Juda, ward Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel zu Samaria und regierte 17 Jahre. Und er sät, was Jahwe missfiel, und folgte den Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte, und ließ nicht davon. Da entbrannte der Zorn Jahwes wider Israel, und er gab sie in die Gewalt Hasels, des Königs von Aram, und Ben-Hadads, des Sohnes Hasels, die ganze Zeit hindurch. Aber Joahas besänftigte Jahwe, und Jahwe schenkte ihm Gehör, denn er sah die Bedrängnis Israels, wie sie der König von Aram bedrängte. Und Jahwe verlieh Israel einen Retter, so dass sie von der Obergewalt Arams frei wurden und die Israeliten in ihren Zelten wohnten, wie vorlängst. Nur ließen sie nicht von den Sünden des Hauses Jerobims, zu denen er Israel verführt hatte, darin wandelten sie. Auch blieb die Aschera zu Samaria stehen. Denn Jahwe ließ dem Joahas nicht mehr Kriegsvolk übrig, als 50 Reiter, 10 Wagen und 10.000 Mann Fußvolks. Denn der König von Aram hatte sie vertilgt und wie zu Staub zermalmt. Was aber sonst noch von Joahas zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, seine tapferen Taten, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Joahas legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn zu Samaria. Und sein Sohn Jos ward König an seiner Stadt. Im 37. Jahre Jehoas, des Königs von Juda, ward Jos, der Sohn Joahas, König über Israel zu Samaria und regierte 16 Jahre. Und er that was Jahwe missfiel, er ließ nicht von allen Sünden Jerobims, des Sohnes Nebats, zu denen er Israel verführt hatte, sondern wandelte darin. Was aber sonst noch von Jos zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, und seine tapferen Taten, wie er mit Amazia, dem König von Juda, Krieg geführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Jos legte sich zu seinen Vätern, und Jerobeam bestieg seinen Thron. Jos aber war zu Samaria bei den Königen von Israel begraben. Als aber Elisa in die Krankheit verfallen war, an der er sterben sollte, kam Jos, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte bei ihm und sprach, »Mein Vater, mein Vater! Du Israels Wagen und Reiter!« Elisa aber sprach zu ihm, »Bringe einen Bogen und Pfeile!« Da brachte er ihm einen Bogen und Pfeile. Da sprach er zum Könige von Israel, »Lege deine Hand auf den Bogen!« Als er das getan, legte Elisa seine Hände auf des Königs Hände. Dann sprach er, »Öffne das Fenster nach Osten zu!« Als er es geöffnet hatte, gebot Elisa, schieße. Da schoss er. Er aber sprach, ein Pfeil des Sieges vor Jahwe. Ja, ein Pfeil des Sieges über Aram. Sollst du doch zu Afek die Aramäer schlagen, bis sie vernichtet sind. Sodann gebot er, nimm die Pfeile. Er nahm sie. Da sprach er zum Könige von Israel, schlage damit auf die Erde. Da schlug er dreimal, dann hielt er inne. Da ward der Gottesmann über ihn aufgebracht und sprach, du hättest 5 oder 6 Mal schlagen sollen, dann würdest du die Aramäer geschlagen haben, bis sie vernichtet waren, nun aber wirst du die Aramäer nur 3 Mal schlagen. Elisa aber starb, und man begrub ihn. Es pflegten aber in jenem Jahre die moabitischen Streifscharen ins Land einzubrechen. Als sie nun gerade einen Mann begraben wollten, erblickten sie plötzlich eine Streifschar. Da warfen sie den Mann in Elisas Gruft und gingen davon. Als aber der Mann die Gebeine Elisas berührte, ward er wieder lebendig und stellte sich auf seine Füße. Hazael aber, der König von Aram, bedrängte Israel, solange Joahas lebte. Doch Jahwe erwies ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu, um seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob willen, und wollte ihr Verderben nicht, hatte sie auch bis dahin noch nicht von seinem Angesichte verworfen. Als aber Hazael, der König von Aram, gestorben, und sein Sohn Ben-Hadad an seiner Stadt König geworden war, da entriss Jos, der Sohn Joahas, Ben-Hadad, dem Sohne Hasels, die Städte wieder, die dieser seinem Vater Joahas im Krieg entrissen hatte. 3-mal schlug ihn Jos und gewann so die israelitischen Städte zurück.